Die Auswirkungen sind im Einzelnen zwar Gegenstand heftiger Diskussionen, aber Veränderungen von Niederschlag, Temperatur und globaler CO2-Konzentration hatten auch weiterhin weitreichenden Einfluss auf Umfang und Aufbau der tropischen Wälder. Im Quartär, der Zeit vor 2,58 Millionen Jahren bis heute, wurden solche Verschiebungen vorwiegend durch Zyklen in der Verteilung der Sonnenenergie rund um die Erde vorangetrieben. Und die wiederum hängen mit den Verschiebungen von Umlaufbahn und Schrägstellung unseres Planeten zusammen. Diese Milankovitch-Zyklen, benannt nach dem serbischen Wissenschaftler, der sie entdeckte, haben während der letzten Million Jahre ungefähr alle 100.000 Jahre zu einer Eiszeit mit einer vorübergehenden, dramatischen Ausweitung der Eiskappen an den Polen geführt. Während einer solchen Eiszeit schiebt sich das Meereis bis in den Nordatlantik und kann wegen der Kreislaufsysteme in Meer und Luft auch die Tropen abkühlen. Eine solche Abkühlung führt ihrerseits zu einer Verschiebung und Abschwächung wichtiger Klimasysteme, wie der intertropischen Konvergenzzone, in der die Nordost- und die Südostpassatwinde beiderseits des Äquators aufeinandertreffen, und des indischen Sommermonsunsystems, das heute vielen Teilen der Tropen heftige Niederschläge bringt. Die Folge war eine größere Trockenheit in der Äquatorregion. Allerdings lassen sich mit diesen weit gefassten Modellen des Sonneneinflusses nicht alle Schwankungen des Weltklimas während der letzten 10 Millionen Jahre erklären, sowohl was die Extreme als auch was ihre Häufigkeit angeht. Temperatur, Niederschlag und CO2-Gehalt an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit waren auch von den wechselnden Beziehungen zwischen den Wärme- und Wasserkreisläufen zwischen Ozean und Atmosphäre abhängig. Außerdem vom Bewuchs der Landflächen durch die größten Systemingenieure der Erde, Pflanzen und Wälder selbst. Wenn wir in groben Zügen ein Bild zeichnen, sind wichtige von Klima und Atmosphäre ausgehende Veränderungen am unterschiedlichen Schicksal der tropischen Wälder und ihrer Konkurrenten, der Graslandschaften, während der letzten 10 Millionen Jahre zu erkennen. Seit dem Miozän, der Zeit vor 23,04 bis 5,33 Millionen Jahren, hatten sich die megathermalen Wälder bei hohen globalen Temperaturen und hoher CO2-Konzentration wieder einmal über große Teile Afrikas und Eurasiens verbreitet. Die maximale Ausdehnung war vor 21 bis 14 Millionen Jahren erreicht. Als aber der CO2-Gehalt der Atmosphäre vor 10 Millionen Jahren langsam zurückging, trat in der Pflanzenwelt ein tiefgreifender Wandel ein. Einige Gräser praktizierten eine neue, zuvor nicht existierende Form der Photosynthese, die nach der Zahl der Kohlenstoffatome in dem ersten Zuckermolekül, das die Pflanzen produzieren, als C4-Photosynthese bezeichnet wird. Diese erlaubte unter trockenen Bedingungen eine effizientere CO2-Aufnahme und Zuckerproduktion, sodass die C4-Pflanzen in den tropischen Savannen, wie wir sie uns heute vorstellen, eine beherrschende Stellung erlangten. Zusammen mit den vorhandenen C3-Pflanzen nahmen sie den Kampf gegen die warmen, feuchten Wälder auf, bis diese aus Europa und Zentralasien verschwunden waren. Abkühlung und Austrocknung, die im Eozän begonnen hatten, setzten sich im Pliozän vor 5,33 bis 2,58 Millionen Jahren fort und versetzten den megathermalen Wäldern außerhalb der Tropen einen weiteren, nach und nach wirksamen, aber dauerhaften Schlag. Diese zogen sich zurück, als sich auf der Nord- und Südhalbkugel eine andere, an die kühleren, gemäßigten Bedingungen angepasste Pflanzenwelt entwickelte und bauten sich am Äquator neu auf.